Der eigentliche Sündenfall Adams ist seine Abkehr von Lilith. Wer von der ersten Liebe ließ und Liliths Gaben von sich stieß, damit er Evas Gunst erwerbe, verdient, dass sein Geschlecht verderbe. Gott jagt Adam aus dem Paradies, das er selbst zerstört hat. Aber weil Lilith Fürsprache für ihn eingelegt hat, verhängt er über das Menschenpaar die Mühsal des Erdenlebens als einen Weg der Sühne und Umkehr. Lilith zieht sich endgültig in die himmlischen Gefilde zurück, doch sie hinterlässt Adam einen Sohn. Er und die in seinem Geist Gezeugten werden immer wieder das Licht in die Welt bringen, aber sie werden von den Menschen verfolgt werden. Denn Evas Kinder, die im Joch gebeugten, hassen von Mutterleib den Lichtgezeugten. Das Epos schließt mit der Verheißung, dass immer dann, wenn die Menschheit sich um einen Ruck weiterentwickeln soll, Gott eine Lichtgestalt vom Stamme Liliths schicken wird, bis die Menschheit sich vollendet hat.